Ich mache irgendwie immer genau vom Aufnehmen mache ich immer den Fehler, irgendwie zu Abend zu essen oder mir noch irgendwie schnell eine Kleinigkeit reinzuschieben. Und das führt immer dazu, dass ich während der Sendung total aufstoßen muss. Das schneide ich natürlich immer nach Möglichkeit raus. Nach Möglichkeit, es fällt mir nicht immer auf. Nein, nein, nein, nein, nein. Nicht immer. Wer hat an der Uhr gedreht? Bekommt er Nerd, bekommt er Nerd. Ist es wirklich schon so spät? Bekommt er Nerd, bekommt er Nerd. Wer ist verrückt und leicht zerstört? Bekommt er Nerd, bekommt er Nerd. Wenn ihr euch fragt, was ihr gleich hört, die Sendung mit dem Nerd. Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd. Ja, ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, warum ich diese Ansage mache. Das hier ist nicht mehr Nerd, Nerd, Nerd. Da gibt es eine ganz klare Erklärung für, eine ganz einfache Erklärung für. Nämlich, Nerd, Nerd, Nerd ist 2 Jahre alt geworden. Und ungefähr nach 2 Jahren haben wir tatsächlich unsere Ausrichtung tatsächlich gefunden. Und irgendwie ist dieser Moment auch tatsächlich der beste Moment, um Nerd, Nerd, Nerd so ein bisschen zu reformatieren, zu reformieren auch, zu neu gestalten. Das ist auch super. Mein Deutsch ist nach 2 Jahren auch nicht besser geworden, na egal. Und mit dieser Neugestaltung kommen natürlich ganz viele Veränderungen auf euch zu. Und diese eine Veränderung habt ihr wahrscheinlich jetzt in dieser Sekunde schon gemerkt, nämlich die Nerd, Nerd, Nerd Solo-Sendungen heißen jetzt die Sendung mit dem Nerd. Das war ein Format, das habe ich im letzten Winter gestartet, relativ spontan, habe davon irgendwie nur 3 Folgen produziert. Teilweise nur, um mich über irgendwelchen Scheiß zu beschweren oder um irgendwelche Themen zu thematisieren. Das ist ja auch wieder eine Stilblüte des deutschen Podcasts, na egal. Um halt Themen anzusprechen, die mich gerade beschäftigt haben in der Sekunde. Nachdem ich dann angefangen bin, Nerd, Nerd, Nerd alleine fortzuführen, Max war ja so halb ausgetreten aus dem Projekt, zumindest für eine ungewisse Zeit. Als ich dann eben angefangen habe, die Sendung alleine zu produzieren, wurde die Sendung mit dem Nerd irgendwie so ein bisschen obsolet, weil ich brauche keine 2 Solo-Sendungen, die im Prinzip deckungsgleich waren, weil zu dem Zeitpunkt waren Nerd, Nerd, Nerd, Solo und die Sendung mit dem Nerd eben deckungsgleich. Das hat sich alles ein bisschen geändert und also Max ist ja auch wieder da und Max und ich machen jetzt inzwischen in Nerd, Nerd, Nerd immer monothematische Sendung, also diese ganz alte, klassische Nerd-Nerd-Sendung, diese Magazinsendung, die gibt's ja gar nicht mehr. Dementsprechend sind wir ja übergegangen zu Filmreviews oder zu einem kompletten Comic-Event oder sowas. Und immer, wenn Max und ich gemeinsam sitzen, oder Max hat neulich mit Andrea gesprochen, da komme ich auch gleich nochmal zu, immer wenn das genau passiert, bleibt das auch weiterhin Nerd-Nerd-Nerd. Da wird auch die Nummerierung fortgeführt, es bleibt alles genauso, wie es vorher war. Nerd, Nerd, Nerd. Also da ändert sich überhaupt nichts. Das Format bleibt bestehen, so wie es bisher passiert ist. Die Sendung mit dem Nerd, das was ihr gerade hört, ist im Prinzip die direkte Fortsetzung von Nerd, Nerd, Nerd Staffel 2 oder Nerd, Nerd, Nerd Solo, wie es bei mir immer hieß. Und erhält eben auch tatsächlich die Nummerierung. Ich mache das genauso wie bei den Comics, wo Serien umbenannt werden oder die Nummerierung neu gestartet wird oder. Das läuft hier ganz genauso. Und ich übernehme tatsächlich die Nummerierung, die bis zu diesem Zeitpunkt immer 5-stellig war, um die halt tatsächlich von der Nummerierung vom normalen, regulären Nerd, Nerd, Nerd abzugrenzen. Diese Nummerierung übernehme ich für die Sendung mit dem Nerd. Das heißt, das hier müsste Folge 15 sein. Die Nummerierung ist aber 3-stellig und dementsprechend ist das da wieder ein bisschen ordentlicher, sieht wieder ein bisschen normaler aus, weil so eine 5-stellige Nummerierung ist ja immer auch so ein bisschen ungewöhnlich. Ich kenne, glaube ich, noch genau 2 andere Podcasts, die das, glaube ich, so machen. Ich glaube, der Bartocast macht das so, wenn überhaupt. Ich glaube, wenn Sebastian Bartoschek überhaupt irgendwas nummeriert, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, da kommt seit Jahren immer die gleiche Folge raus. Es klingt auch irgendwie immer gleich, keine Ahnung. Radio Nordwind hat das gemacht, der Elektrobier. Da habe ich das auch her, weil das sind halt beides diskordianische Podcasts, genauso wie Nerd, Nerd, Nerd diskordianisch ist. Das ist aber nicht die einzige Änderung hier in Nerd, Nerd, Nerd, sondern es wird sich einiges ändern. Also diese Sendung hat auch ein neues Logo, das habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Er orientiert sich am originalen SMDH, nee, was ist das? Sendung mit dem Nerd? Wieso habe ich denn hier SMDH ausgeschrieben? Steffen, du weißt nicht, wie deine eigene Sendung heißt. Orientiert sich am alten Logo von der Sendung mit dem Nerd. Ist gemacht worden vom Anton, vom Mandarin One auf Twitter. Der Account ist da auch in den Shownotes verlinkt. Der hat mir ein ganz kleines, zauberhaftes, lustiges Nerd-Männchen gezeichnet und gestaltet. Ich will mal so sagen, es ist schon echt fucking frech, wie sehr das dieses Mannequin mir ähnelt. Was ja auch die Absicht ist tatsächlich. Sehr guten Job gemacht, vielen lieben Dank. Also das ist, hat mich sehr gefreut, dass das auch so schnell und so unkompliziert tatsächlich über die Bühne gelaufen ist. Nerd Nerd Nerd wird genauso fortgesetzt, wie es aktuell auch ist. Die Nummerierung bleibt. Es bleiben monothematische Sendungen. Ich weiß nicht, ob Andrea in absehbarer Zeit nochmal wiederkommt. Das einzige Problem an Andrea ist nämlich, ich kenne Andrea persönlich gar nicht. Ich habe die noch nie getroffen. Das ist eine Freundin von Max. Und der hat die jetzt schon öfter mal getroffen. Und sie hat sich auch dankenswerterweise dann auch bereit erklärt, mit ihm immer so ein bisschen was aufzunehmen. Und ich finde einfach, die Frau ist ein Naturtalent. Also ich hätte nicht gedacht, dass jemand, also entweder hat sie Erfahrung, das weiß ich aber auch nicht, Max konnte mir da auch nicht mehr sagen, entweder hat sie Erfahrung in dem Bereich und hat schon mal irgendwie ins Internet reingesprochen. Auf jeden Fall ist das eine Person, die ich hier definitiv in diesem Rahmen öfter hören möchte. Der Trend geht ja auch hin zu mehr weiblichen Podcast-Stimmen. Ich verweise da nochmal an die Liste Frauenstimmen im Netz. Das ist ja auch so das Ziel, aufzuzeigen, dass es eben auch genug weibliche Podcaster gibt, genug Mädchen, Frauen, die podcasten. Eine Sache, die ich nie in Frage gestellt habe. Es ist halt bloß nicht die Masse an Leuten leider. Und du hast oft so ein Quotenmädchen dabei und das war es eigentlich fast schon in so einem Team. Das ändert sich hoffentlich bald. Also dass auch mehr. Also ich glaube unter den ersten Paaren waren unter den ursprünglichen Podcastern waren auch viele weibliche Podcaster dabei. Das hat sich aber so ein bisschen verloren, weil Podcast natürlich viel Nerd ist und Computeraffinität voraussetzt. Auch das ist ein Bereich, der immer stärker auch von Frauen frequentiert wird, aber immer natürlich noch männlich dominiert ist. Und das ändert sich Gott sei Dank gerade rapide. Ich arbeite nochmal so ein paar Sachen ab, nämlich mit neuen und veränderten Formaten. Denn Nerd Nerd Nerd hat jetzt eben tatsächlich, also das Podcast Network hat nämlich jetzt eine neue Maxime oder neues Motto praktisch, nämlich neue Stimmen und neue Podcasts. Einen neuen Podcast habt ihr womöglich schon gehört, nämlich Crisis on Infinite Nerds. Das war eigentlich als einmaliger Gag gedacht für das Intro von so einer Multiversity-Sendung von dieser einen definitiven Multiversity-Sendung als einmaliger Gag gedacht. Und Max und ich haben aber überlegt, dass wir das fortführen wollen, dass wir da weiter mitarbeiten wollen. Und diese Geschichte auch weiter erzählen wollen, die da mit diesem Nerd-Paralleluniversum passiert ist. Wir wissen noch nicht, in welche Richtung das geht. Wir wissen noch nicht, in welcher Frequenz das stattfinden wird. Nur zu unserem Geburtstag letzte Woche habe ich gedacht, ich hau mal die erste Folge, also dieses Snippet aus der Multiversity-Sendung, einfach mal mit raus. Einfach damit jeder sich mal ein Bild davon machen kann, in welche Richtung das gehen kann. Wir wissen selber noch nicht so ganz genau. Wir wissen auch nicht, wann das startet, wann die zweite Folge rauskommt. Können wir nicht sagen. Stellt euch darauf ein, dass es unregelmäßig ist und es werden wahrscheinlich auch immer so 5-Minuten-Segmente sein. Länger kann ich mir das nicht vorstellen, weil alleine diese 3-Minuten-Sequenz, die wir da neulich aufgenommen haben, das waren schon 2 DIN-A4-Seiten-Dialog und man darf das nicht unterschätzen, wie viel Text auf so eine Seite geht. Das wird auf jeden Fall eine neue Hörspielreihe werden. Das hat ein paar Hörer schon so ein bisschen erstaunt, so, ist das jetzt ein Hörspiel, was soll das? Und dann habe ich gesagt, ja, das kommt jetzt demnächst alles. Und wir sind selber sehr gespannt, wie das weiterläuft. Herz der Würfel geht auch weiter. Da haben wir jetzt eine weitere Sendung produziert. Die nächste Aufnahme ist irgendwann im Oktober. Haben wir das irgendwie so halbwegs angepeilt. Da geht's, ich glaube, an dem Wochenende, wo Max und ich nach Berlin fahren, gibt's da die nächste Sendung. Da geht's nämlich weiter mit der Vampire Masquerade Charaktererstellung. Das wird Folge 9 werden und dann geht nämlich erstmal ein ganz langer Block los über mehrere Monate, wo wir sehr intensiv Vampire zocken werden. Ich freue mich darauf, weil ich habe einen sehr interessanten Charakter gebaut. Das könnt ihr euch dann eben Anfang Oktober anhören. Die Kinderstunde geht weiter. Da habe ich mit Tobi gesprochen. Wir werden uns in den Ferien wieder zusammensetzen und produzieren. In den Herbstferien, die sind eben auch Anfang Oktober, weil wir da einfach die meiste Ruhe haben. Ich denke, da könnt ihr mit der ersten Sendung auch entweder im Oktober schon rechnen oder vielleicht auch erst Anfang November. Aber das geht da auf jeden Fall auch weiter. Da bin ich sehr froh drüber, weil ich mag dieses Format einfach wahnsinnig gerne. Genau, und dann gibt's noch 2, 3 andere Formate. Ich will gar nicht so viel darüber reden. Wir haben, heute ist Samstag, der 5. September. Wir haben gestern am Freitag auf der langen Nacht im Comic Planet ein Gespräch gehabt eben für ein ganz neues Format. Da findet jetzt am 12. September die erste Aufnahme statt. Ich will es noch nicht verraten. Ich kann so viel sagen, es gab sowas Ähnliches als Podcast schon mal, auch aus Deutschland. der Podcast war nicht besonders gut, da saß so ein Typ alleine und hat eigentlich relativ unspannenden Kram erzählt. Und wir wollen das mit ein paar Leuten mehr machen, wollen uns auch so ein bisschen spezialisieren. Es wird ein Filmpodcast werden. Wir planen dieses Projekt schon wahnsinnig lange und wissen auch noch gar nicht, wie das wird, weil es gibt eben noch keine Folge dazu. Deswegen kann ich auch noch nichts sagen und ich habe mich einfach auch davon ein Stück weit verabschiedet, Dinge anzukündigen, bevor sie tatsächlich passiert sind, weil nachher passieren sie nicht und dann sitzt man da und denkt so, ja, hätte ich es mal nicht angekündigt, dann würden die Leute jetzt nicht drauf warten. Damit geht es auf jeden Fall am kommenden Samstag los mit einem Podcast-Projekt und da eben auch tatsächlich mit einem neuen Sprecher dabei. Aber den Podcast könnt ihr vermutlich dann, ja, vielleicht sogar nächste Woche schon, ich bin mir unsicher. Nächste Woche noch nicht, wahrscheinlich die Woche drauf. Egal. Müssen wir abwarten, wann da die Zeit ist. Und Max arbeitet gerade auch mit mir zusammen so ein bisschen an einem kleinen eigenen Format, aber auch da ist noch nicht wirklich was, was spruchreif ist. Wir haben so ein bisschen so, die Design-Elemente klar und wissen, dass da was passiert. Das ist auch ein Podcast, der wird nicht auf einem Sonntag erscheinen. Alle anderen Podcasts hier bei uns erscheinen ja in der Regel auf einem Sonntag. Es sei denn, es ist irgendwas ganz Kurzes, dann kann man das auch mal unter der Woche durch zwischenschieben. Aber Max Podcast wird tatsächlich an einem anderen Tag veröffentlicht werden. Da wissen wir auch den Rhythmus noch nicht, weil Max auch noch gar nichts produziert hat. Und ich bin gespannt auf dieses Projekt, weil ich freue mich da sehr darüber, dass Max die Entscheidung getroffen hat, sich auch mal alleine hinzusetzen, weil ich der Meinung bin, dass er das eigentlich kann. Er ist manchmal nicht so dieser Meinung, aber wir warten mal ab. Also ich habe da wirklich große Erwartungen, great expectations, wenn man das so sagen möchte. Und das wird nicht schlecht, das wird was ganz anderes sein. Also sowas, wie Max jetzt vorhat, hat es bei Nerd noch nicht gegeben. Also es ist was Nerdiges auf jeden Fall. Ist auch was sehr knackig kurz ist immer. Max sagt ja immer so schön, seine Beiträge sind ja immer so 10 Minuten lang und dabei wird es auch bleiben. Langfristig wollen wir das Ganze auch technisch anders umsetzen. Wir wollen, oder ich besser gesagt, möchte mir langfristig ein Fürz installieren. Das ist vom Christian von der Hörsuppe programmiertes Podcast-Publishing-Tool. Und ich habe immer überlegt, wie kann man Nerd ein bisschen simpler gestalten, wie kann man das aber trotzdem kraftvoll präsentieren und wie ist es vor allem auch technisch für uns leichter zu handeln. Und da ist das Fürz einfach wirklich das Ding für mich, weil ich habe mir das angeguckt, man kann seinen Podcast-Feed fürzifyen, also irgendwie so, was war das? Also eben so schon mal so testweise als Fürz darstellen lassen und ich habe den Nerd-Nerd-Feed da reingehauen und das war so eine richtige Offenbarung. Also damit sieht der Nerd-Nerd-Podcast auch vernünftig aus, mit einem großen Player, grafisch schön aufgeteilt. Angeblich, so hat Christian neulich nochmal in einem Podcast der Pod-Union gesagt, angeblich soll man da auch verschiedene Kategorien nutzen können, also so, dass eben alle unsere Sendungen auch im gleichen Feed erscheinen können, man aber trotzdem alles einzeln abonnieren kann, ohne jetzt irgendwie 37 verschiedene Feeds anlegen zu müssen. Und das ist ja gerade mit der Flut an neuen Formaten bei uns auch durchaus angebracht. Eben weil, weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, aber die neueren Sendungen von Herz der Würfel habe ich nicht mehr in den Feed eingetragen. Und dementsprechend muss ich ganz ehrlich sagen, dabei wird es auch erstmal bleiben. Also wenn ihr irgendwas bei Nerd hören wollt, dann abonniert euch erstmal noch den Masterfeed. Den gibt es bei iTunes oder unter jedem anderen Beitrag, da ich beispielsweise Herz der Würfel nicht noch einmal extra in den Feed reinschmeiße, sondern der bleibt einfach im Masterfeed. Und ja gut, wenn da jetzt eine Sendung dabei ist oder ein Format dabei ist, was ihr nicht hört, dann ladet es halt nicht runter. Ne, die Option gibt euch iTunes ja ohne Probleme. Und wenn ihr das so über den Feed abonniert habt, den Podcatcher oder sowas, dann hört es halt nicht. Wenn euch das Format nicht liegt, ist mir im Prinzip ja auch egal. Ich mache das ja nicht, weil ihr das hören sollt, sondern weil ich es aufnehmen möchte. Optisch wird sich noch ein bisschen was tun. Also natürlich bekommen die neuen Podcasts auch neue Logos. Bei Nerd bleibt so, wie es ist. Herz der Würfel hat eben auch gerade erst das neue Logo gekriegt von Martin Cemitsch, der auch sonst unsere Logos gemacht hat bisher. Das ist ein sehr cooles Logo. Ich mag das HDW-Logo total gerne, weil da eben so dieser Drache ist und dieser Würfel so als Planet und dann so die Karten da drum, weil das genau das ausdrückt auch, was wir in Herz der Würfel eigentlich machen wollen. Und das gefällt mir wahnsinnig gut. Und bei Crisis on Infinite Nerds, das ist ein Logo, das wechselt gelegentlich vielleicht auch mal, ist auch davon abhängig, was für Formate wir bis dahin haben, weil da kann man natürlich die aktuellen Logos auch super verwursten. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, war es das eigentlich auch schon zu diesem Thema. Weil dann mache ich nämlich jetzt nochmal ein Päuschen und dann geht es nämlich gleich auch schon in meine Comic-Reviews. Nämlich, da hat sich nämlich in den letzten 2 Wochen wieder ein bisschen was angesammelt. Und ja, dann hören wir uns gleich. Stelle ich euch erstmal meine Themen für heute vor. Einerseits werde ich mich über zwei neue Secret Wars Titel kümmern. Einmal Ant-Man Last Days Nummer 1 ist ein One-Shot. Die werden neuerdings eben auch mit einer Nummer 1 versehen. Dann Hank Johnson Agent of Hydra Nummer 1. Das sind meine beiden Secret Wars Titel für heute. Dann geht es irgendwann auch mal weiter mit 21st Century Tank Girl Hefte 1 bis 3. Das ist eine neue Tank Girl-Reihe von Titan Comics veröffentlicht. Die liegt mir jetzt hier komplett auch in Print vor. Eine Manga-Review gibt's und das ist nämlich Kova von Akira Toriyama. Ist im Rahmen der Toriyama Short Stories rausgekommen. Ist, glaube ich, der sechste und letzte Band dieser Reihe. Und als Klassiker habe ich heute Robert Lapps Black Beach, ein Surfermädchen aus dem Carlsen Verlag. Ich sag immer Surfermädchen, glaube ich, ne? Ein Surfermärchen aus dem Carlsen Verlag. Von 2005. Ein Comic. Von Robert Lapps. Und anfangen möchte ich mit zwei Rezensionsexemplaren, die ich bekommen habe. Nämlich einerseits Guttertown von Plem Plem Productions und dann mit der neuen Ausgabe von U-Comics, die jetzt auch irgendwie dieses Wochenende erschienen ist. Nämlich Ausgabe 191. Die habe ich nämlich jeweils zugeschickt bekommen quasi. Und ich fange dann auch direkt an mit Guttertown. Guttertown ist eigentlich eine amerikanische Comicreihe, die bei 80% Studios erschienen ist, ein kleines Independent-Label. Plem Plem Productions hat den Titel hier in Deutschland lizenziert und bringt den eben auf Deutsch raus. Also hier steht zumindest in der Reihenfolge, wie man es normalerweise liest, ist es Demi Macheras und gezeichnet ist es von Casey Silver. Also zumindest in der normalen Reihenfolge würde es jetzt hier so stehen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder falsch. Keine Ahnung. Silvers war bei Archie vs. Sharknado mit dabei. Das ist kürzlich gerade erst erschienen. Demi Macheras hat teilgehabt an einem Heft von Valiant, nämlich Harbinger Nummer 10. Worum geht's in Guttertown? Guttertown stellt eine heruntergekommene und so gescheiterte Gesellschaft da, also wirklich so die unterste Gesellschaftsschicht, und die Kids der Gesellschaft halten sich so ein bisschen damit über Wasser, indem sie halt so Kämpfe austragen. Sie nennen das Breaken, indem sie halt ihre iPods, hätte ich jetzt fast gesagt, eben mit so einer Art Droge ausstatten und dann eben so Capoeira-artige Kämpfe austragen. Die Musik wird dann ganz intensiv und die nehmen die Musik auch ganz anders wahr. Das ist eben das, womit die sich so ihre Zeit vertreiben. Das steht natürlich im krassen Gegensatz dazu, wie sie ihren Alltag verleben, weil der ist sehr grau und sehr trist und die Kinder sind irgendwie, also die ganzen Einwohner dieses Dorfes sind halt eben davon bedroht, dass das Leben immer teurer wird und es immer schwieriger wird, sich durchzubeißen, und dementsprechend ist natürlich auch die Darstellung dann wesentlich düsterer und auch wesentlich eintöniger als zu den Zeiten dieser Kämpfe. Das sieht man dann tatsächlich auch in den Soundworlds, also da wird nicht irgendwie so Zwusch oder Flatsch oder Bumm, sondern da gibt es eben die Instrumente oder die einzelnen Teile des Liedes, die da angeblendet werden, nämlich so Bass. Bass, Bass, Bass, Bass, Bass. Oder Wupp, Wupp, Wupp, Wupp, Wupp, Wupp, Wupp. Mein neues Lieblings-Soundword ist tatsächlich 303, was so eine ganz bekannte Drum-Machine gewesen ist, so ein Sequencer, fast schon so ein Drum-Sequencer, glaube ich, gewesen ist. Und wenn man weiß, wie der klingt, wenn man weiß, wie Grime klingt, wie Dubstep auch ein bisschen klingt, dann kann man sich ganz gut vorstellen, was da gerade für eine Musik läuft. Und ansonsten sind diese Szenen auch wahnsinnig cool dargestellt. Was meiner Meinung nach nicht so gut funktioniert in diesem Heft, ist der Cliffhanger. Der ist sehr mystisch und meiner Meinung nach nicht so stark. Also es hat mich nicht so unbedingt dazu verleitet, das nächste Heft zu lesen, obwohl ich trotzdem gewillt bin, da mal reinzugucken. Also wenn ich da nochmal die Möglichkeit bekäme, da reinzugucken, würde ich es auf jeden Fall nochmal tun. Aber so vom ersten Eindruck hat mir das sehr gut gefallen tatsächlich. In Amerika sind, glaube ich, aktuell 4 Hefte raus. Das letzte kam, glaube ich, irgendwie Ende Juni oder irgendwann im Juli. Ist noch gar nicht so lange her. Die Hefte erscheinen dann auch sehr unregelmäßig natürlich, weil das ist bei Independent-Verlagen halt so, die machen die Hefte dann oder veröffentlichen die Hefte dann, wenn sie fertig sind. Wenn man sich die Previews anguckt auf dem Blog von 80% Studios, dann erwartet einen da also noch ein bisschen was Größeres. Es wird wohl noch ein bisschen superheldiger, als es das hier ist. Also hier ist es noch relativ bodenständig, weil man befindet sich in so einer dystopischen Zukunft natürlich, weil die Zukunft immer dystopisch ist, bla bla bla bla bla. Das Ganze wird also nochmal bunter, nochmal ein bisschen größer. Ich habe nicht weiter in den Text reingelesen, weil ich dachte, ich spoilere mich mal nicht selber. Das wird auf jeden Fall da auch nochmal so ein bisschen vergrößert, so das ganze Universum wird ein bisschen größer. Das klingt wirklich spannend und ich glaube, dass das ein Titel ist, den hätten natürlich die anderen Verlage, also sowas wie Panini oder Crosscult, das hätten die mit einer Kneifzange nicht angepackt. Und für Splitter hat es nicht so dieses Niveau, also für Splitter wäre es kein Comic gewesen. Das heißt, es hätte sich vermutlich kein anderer Verlag dran getraut und das ist sehr mutig von Plemplem, dieses Ding zu lizenzieren, weil die Jungs wohl tatsächlich das Potenzial da drin gesehen haben. Und das ist definitiv da, auch wenn natürlich die Ausführung gelegentlich ein bisschen holprig ist. Deutsche Bearbeitung kann ich jetzt gar nicht so großartig beurteilen, weil ich kenne das amerikanische Originalheft natürlich nicht. Eine Sache ist mir wirklich negativ aufgefallen, das ist aber wirklich so ein bisschen so Nitpicking, Meckern auf hohem Niveau. Im Lettering hat man immer das scharfe S. Und das ist im Superhelden-Comic eigentlich Usus, dass man das scharfe S dann eben durch ein Doppel-S ersetzt. Und das hat mich also tatsächlich, während ich gelesen habe, öfter mal komplett rausgeholt, weil hier wird relativ oft Scheiße gesagt. Und wenn man es nur so ein bisschen oberflächlich liest, ich bin also gelegentlich bei dem Wort Scheibe gelandet, wo ich dachte, wie war Scheibe? Was? Und sagen wir mal so, ich bin scharfes S geschädigt, weil mein Nachname tatsächlich mit einem scharfen S, also da ist ein scharfes S drin. Und wenn man dann mit Amerikanern zu tun hat, dann wird man schon mal gerne als grobe bezeichnet und das ist nicht unbedingt schön, weil man ist ja gar nicht grob, sondern groß. Genau. Dementsprechend, das ist aber hier wirklich, also wirklich an Nitpicking, also wirklich so an so Detail rum. Es ist vielleicht fürs Lettering in der zweiten Ausgabe einfach mal das scharfe S durch ein Doppel-S ersetzen. Das ist aber wirklich, also ganz ehrlich, wenn das scharfe S im Lettering das einzige ist, was man negativ über ein Heft sagen kann, das sagt auch schon einiges aus. Mir hat's gut gefallen. Der Cliffhanger war ein bisschen wenig. Guckt rein, es kostet den normalen Plemplem-Preis, nämlich 4,90 €. Bestellt's auf jeden Fall auf der Seite. Bestellt euch noch ein paar Comics dazu, die haben viel coolen Kram. Da kostet der Versand auch, glaube ich, bloß 2 €. Und wenn ihr beim Verlag selber bestellt, bleibt da auch am allermeisten hängen. Genau. Das eben als Rezensionsexemplar von Plemplem bekommen. Weiter geht's hier mit einem weiteren Rezensionsexemplar, nämlich U-Comics Nummer 191. Das habe ich gestern ganz überraschend in meinem Briefkasten gefunden und war ganz happy. Ich will da gar nicht so viele Worte drüber verlieren, weil ich habe das letzte Mal, als ich U-Comics, ich glaube vor ungefähr 3 Monaten, besprochen habe, habe ich das Ding ja schon in höchsten Tönen gelobt und dieses Lob kann ich hier also tatsächlich nur wiederholen. Ich weiß nicht, Christian Scharfenberg ist wieder mit dabei mit einer weiteren Cliff-Steele-Geschichte, dieses Mal in Reminiszenz an Christopher Lee, dem sich dieses Heft auch so ein bisschen auch inoffiziell widmet. 2 Highlights möchte ich einmal rauspicken, nämlich einmal das Poster in der Mitte, was Christopher Lee tatsächlich darstellt, in einer relativ blutigen Pose, sehr, sehr cool, so als Vampir. Und ich muss leider sagen, ich kann es leider nicht aufhängen. Ich würde es gerne aufhängen, aber da ist eine Comicseite dahinter. Und ich nehme ungerne Comics auseinander, wo dann hinterher Comicseiten fehlen. Also liebe U-Comics-Leute, lieber Steffen Murschatz, danke für das Heft. Aber wenn ihr wenn ihr Poster da reintut, dann sorgt doch bitte dafür, dass das dann jeweils mit Werbung versehen ist, wenn das dahinter kommt. Ich meine, ihr habt nicht viel Werbung im Heft. Das ist auch sehr schön, aber vielleicht hätte man das anders regeln können, damit man das Heft auch tatsächlich aufhängen kann, ohne die Comics da drin unvollständig zu machen. Ich will mir eine Geschichte explizit rauspicken, abgesehen von der Christian Scharfenberg Geschichte, die ich wieder mal sehr, sehr cool finde. Der hat da nämlich Cliff Steele hat es da nämlich mit Dracula direkt zu tun, mit Christopher Lee als Dracula. Und ich bin so ein kleiner Christian Scharfenberg Fanboy und das eben schon seit seinen Heften, das habe ich beim letzten Mal gar nicht erwähnt, seit seinen Geschichtchen im Retro-Magazin, wo er die Kids 64 Geschichten gemacht hat und wo ich damals als Nerd noch nur ein einzelner Blog gewesen ist, auch drüber geschrieben habe, wie begeistert ich darüber bin, und wo sich Christian Scharfenberg dann auch selber zu Wort meldete und sagte, ja, ich wäre der Einzige, der sich zu dem Zeitpunkt zu dem Comic geäußert hätte, das hätte ihn auch gewundert. Und hinterher hat man ihm das Comic dann auch gestrichen und er sagte, ja, aus redaktionellen Gründen, und er selber könnte es gar nicht verstehen. Ich auch ehrlich gesagt nicht, weil diese Kids 64 Geschichten im Retro-Magazin waren richtig, richtig gut. Und ich kann nur noch mal sagen, dass ich es wirklich klasse finde, dass er hier im U-Comics eine neue Heimat gefunden hat, weil hier gehört er auch tatsächlich hin. Ich mag seinen Stil richtig gerne. Mein eigentliches Highlight ist eine Geschichte von Steph Murschatz, heißt Stoner. Ist eine Geschichte komplett in Schwarz-Weiß. Und ich war schon lange nicht mehr so weggebumst von einer Comic-Geschichte, also von so einer relativ kurzen Comic-Geschichte. Die ist in Schwarz-Weiß, aber die ist trotzdem wahnsinnig eindrucksvoll. Es geht praktisch darum, dass ein indischer Wissenschaftler feststellt, wie man Steine zum Leben erwecken kann und eigentlich vorhat, die Leute damit zu einem etwas naturverbundenen Leben zu verhelfen. Das Einzige, was natürlich passiert ist, dass das kommerziell und kriegstreiberisch ausgeschlachtet wird und das Ganze endet dann in einem wahnsinnig krassen Ende und das hat mir echt den Atem verschlagen. Ganz toll gestaltet, mit Fotos und Zeichnungen und Collagen, also optisch auch wirklich imposant. Man muss es dann auch zum Ende der Geschichte tatsächlich drehen, weil die ganze Doppelseite hochkant genommen praktisch genutzt wird, um so den Höhepunkt dieser Geschichte darzustellen. Und das Ende ist also wirklich absolut großartig und ich habe da wirklich gesessen und musste erstmal Luft holen. Ich war schon lange nicht mehr so geflasht von der Comic-Geschichte. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Weiteres Highlight für mich immer noch Mac, Mock and Owl, das ist vielleicht direkt danach die Geschichte, die man mag es als niveaulos bezeichnen, als ekelig oder unnötig. Ich finde es einfach nur schweinelustig, weil es einfach so komplett seltsam und strange und verrückt ist. Warum ich sowas lustig finde, weiß ich auch nicht, aber es ist so total absurd und witzig. Ich habe das Heft gestern noch einem Kumpel gezeigt, der hat auch genau diese Geschichte dann gelesen, hat sich auch total totgelacht, weil es irgendwie total absurd ist. Und man könnte sich vorstellen, dass in so einem Kifferumfeld, die Hexe und die Katze sind ja immer am Kiffen, dass das da genau so passieren könnte. Wahrscheinlich hat der Autor, das ist ein Autor aus Tasmanien, das ist eine kleine Insel vor Australien. Man kennt vielleicht den tasmanischen Teufel von Bugs Bunny, das vielleicht eine Geschichte ist, die aus seinem eigenen Leben vielleicht kennengelernt hat. Also wenn man sich so Kifferfilme anguckt, da passieren solche Sachen schon auch. Ne? Ansonsten auch wieder gespickt mit Highlights. Irgendwie wirkt es momentan auch so, als würde Steph Murschatz so eine kleine Öffentlichkeitsoffensive fahren, denn die Jungs von Nerdwana haben in ihrer letzten Folge auch ausführlich über U-Comics berichtet. Die Folge kann ich euch auch ans Herz legen. Ich kann euch den ganzen Nerdwana-Podcast sowieso ans Herz legen. Die haben U-Comics also auch gelobt in höchsten Tönen und auch vollkommen zu Recht gelobt. Lustigerweise haben auch die Nerdwana-Jungs sich der Frage gestellt, wie ist das eigentlich mit Rezensionsexemplaren? Wie ist das eigentlich? Wird man dadurch in irgendeiner Art und Weise beeinflusst? Und ich glaube, wenn ich das Budget über hätte, das U-Comics-Heft ist zu Recht mit 6,90 € ein bisschen teurer, weil es ist vollgepackt mit Inhalten, es sind auch wieder redaktionelle Inhalte dabei, ist diesmal ein Interview mit Ralf Rute, Joscha Sauer und Flix dabei, weil die eine Ausstellung haben, darüber wird berichtet. Ich hätte vielleicht noch ein kleines Essay über Christopher Lee gut gefunden, weil man sich dem Thema ja auch so ein bisschen widmet, aber das ist dann auch wieder ein bisschen so meckern auf hohem Niveau, hätte ich fast gesagt. Aber wenn ich die 6,90 € im Quartal noch über hätte, tatsächlich, ne, also wenn ich sagen könnte, okay, ich kann das wirklich fest ausgeben, ich weiß, dass ich diese Kohle über habe, ich habe das jetzt nicht irgendwie für, muss das jetzt nicht für Superhelden-Comics ausgeben, sozusagen, dann würde ich mir die selber kaufen. Das ist kein Witz. So, ne? Jetzt kriege ich sie halbwegs regelmäßig zugeschickt. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, die nochmal zu bekommen. Hat mich auf jeden Fall auch wieder sehr gefreut. Im Grunde genommen ist das hier wirklich eine richtig tolle Empfehlung, weil egal, ob euch die niveauloseren Sachen, ob die euch gefallen oder nicht, ihr findet hier irgendwas für euch, garantiert. Und wenn es nur ein oder zwei Comic-Geschichten sind, ich habe meiner Meinung nach, macht das also ein oder zwei gute Comic-Geschichten, machen zwei ganz furchtbare Geschichten hier definitiv wieder wett. Und ich habe hier nichts Furchtbares gefunden. Also wirklich nicht. Nur Sachen, die mir vielleicht nicht so gut gefallen haben wie andere. Der Wolfgang von Nirvana sagte so, die Sachen, die ihm hier gar nicht gefallen, das macht vielleicht so ein Viertel aus. Und das teile ich tatsächlich. Also eine Geschichte pro Heft, bei der letzten war es auch so, da war so eine Sache dabei, die mir gar nicht gefallen. Aber dafür waren da drei andere Sachen dabei, die mich total geflasht haben. U-Comics, auf jeden Fall eine Empfehlung für mich. Guck da mal rein, da sind viele abgeschlossene Geschichten drin. Gelegentlich mal eine Fortsetzungsserie. Ich glaube, in dieser Ausgabe enden gleich zwei Serien. Und eine fängt, glaube ich, sogar neu an. Also ihr verpasst auch nichts, wenn ihr mal eine Ausgabe nicht holt oder wenn ihr sowieso keinen Bock auf Fortsetzungsgeschichten habt, ja, dann lasst ihr das halt einfach oder lest es halt einfach nicht. Das macht dann meistens auch nur so zwei Seiten aus und trotzdem kriegt man noch genug mit. Ich finde das richtig, richtig gut. Ich bin noch gerade bei der einen Geschichte von Fufu Frauenwald. Der hat ja auch Captain Berlin gezeichnet unter anderem. Neulich habe ich ja schon mal drüber gesprochen. Also U-Comics Nummer 191, eine absolute Empfehlung. Und ich würde es genauso empfehlen, wenn ich es selber gekauft hätte, wenn ich es nicht geschenkt bekommen hätte, was natürlich jetzt der Fall ist, sondern das ist wirklich ein gutes Comic. Ne? Und das sage ich ganz ehrlich. Bei Gattertown wäre ich noch mal ein bisschen vorsichtiger, vorsichtiger gewesen. Da hätte ich wahrscheinlich nicht zugegriffen, weil das Cover mich nicht so wirklich gepackt hat. Aber hier bei U-Comics definitiv. Also ich weiß ja, was mich erwartet. Ich habe jetzt zwei Ausgaben hier rumliegen. Und das ist so ein Ding, das kann man, wenn man mal unterwegs ist, man hat ja noch ein bisschen Kohle über und will noch mal schnell ein paar Comics lesen, dann geht zum Bahnhof, nehmt euch da eins mit, passt schon. Dann geht's weiter mit meinen Secret Wars Heften. Secret Wars ist ja ein inzwischen nicht mehr enden wollender Event, wurde jetzt noch mal verlängert. So eigentlich war ja geplant, dass im Oktober der Event komplett zu Ende sein sollte. Momentan sieht's so aus, dass uns Secret Wars noch bis Dezember begleitet. Die Story ist nochmal um ein Heft verlängert worden. Es gibt also jetzt eine 9. Ausgabe, zusammen mit den ganzen Bonusausgaben oder sowas. Also ich hätte nicht gedacht, dass mich dieser Event tatsächlich irgendwann auch nerven könnte. Und das tut er gerade, weil es einfach wirklich kein Ende gibt. Marvel hat das aber auch genauso angekündigt. Marvel hat damals genau gesagt, Secret Wars wird das neue Marvel-Universum sein, zumindest für eine relativ lange Zeit. Und ich denke, von Mai bis Dezember, das ist mehr als ein halbes Jahr, wo das komplette Marvel-Universum auf irgendeine Art in diesem Event behaftet ist. Aber im Grunde genommen ist so diese Fülle, jede Woche Secret Wars, also wirklich, und dann jede Serie, die rauskommt, irgendwie mit diesem Logo drauf, man kommt überhaupt nicht mehr dran vorbei. Und so langsam wünsche ich mir so ein bisschen so diese alten Geschichten wieder zurück. Spider-Man ist momentan für mich auch relativ unspannend, weil ich ja Spider-Man auf Deutsch lese und ich hab ja, als Spider-Verse auf Englisch rausgekommen ist, habe ich die Serie auf Englisch gelesen, weil ich diesen Event lesen wollte. Und momentan ist es so, dass ich die Panini-Hefte reinkriege und ich dachte, okay, vielleicht findet Spider-Verse ja sogar in Sonderbänden statt, aber tatsächlich ist Spider-Verse gerade auch in den Panini-Heften. Das heißt, ich kaufe die Panini-Hefte halt trotzdem, damit ich die Reihe vollständig habe und stelle die Hefte einfach wirklich nach einmal reingucken, einfach so ins Regal. Das heißt, ich kann im Moment noch nicht mal Spider-Man lesen. Das ist total nervig. Und es ist so letzte Woche habe ich wirklich, am Mittwoch habe ich tatsächlich da gesessen und gesagt, so, nee, ich möchte das eigentlich alles nicht mehr lesen. Ich bin also diesem Event tatsächlich gerade überdrüssig geworden. Und habe also wirklich beschlossen, so groß möglich irgendwie Secret Wars aus dem Weg zu gehen. Bevor ich zu den anderen beiden Secret Wars Heften komme, muss ich noch eine kleine Errata machen. Da bin ich nämlich von einem Hörer drauf aufmerksam gemacht worden. Beim letzten Mal habe ich behauptet oder mich gefragt, besser gesagt, wer diese Biene oder diese Hummel ist, die da in diesem Secret Love Heft von dieser Ameise geliebt wird. Und ich habe das also wirklich... Also manchmal steht man wirklich wie der Ochs vom Berge und weiß nicht, wie man sich da jetzt weiter bewegen soll. Und es ist ganz klar, die Ameise ist zusammen mit einer Wespe. Das war so ein absoluter No-Brainer. Mir ist das tatsächlich selber aufgefallen, nachdem die Sendung veröffentlicht worden war. Ich sage aber auf jeden Fall nochmal Danke an den Hörer, der mir das gesagt hat. Wenn ihr hier Fehler bemerkt und Verbesserungsvorschläge habt oder ähnliche Dinge, dann bitte meldet euch kurz bei Twitter oder hinterlasst einen Kommentar oder schreibt eine Mail oder irgendwie sowas. Also macht das ruhig kenntlich. Also ich bin auch gerne bereit, wenn ich hier Bockmist erzähle, das auch zu korrigieren. Habt ihr ja gerade gesehen. Und davon profitieren wir alle, dass das hier eben nicht Nerd, beziehungsweise nicht die Sendung mit dem Bockmist erzählende Nerd ist, sondern tatsächlich, was hier gesagt wird, auch stimmt und dann eben, das darf auch gerne korrigiert werden in dem Fall. Hab jetzt hier noch zwei One-Shots rumfliegen, nämlich einmal Ant-Man Last Days und einmal Hank Johnson, Agent of Hydra. Angefangen mit Ant-Man Last Days, das Cover lässt so ein bisschen schließen auf ein Secret Wars Abenteuer, weil im Hintergrund die beiden Erden zusammenknallen. Ant-Man ist da mit einer, also im Heft stellt sie sich raus als Golden Age Heldin, ist er da unterwegs. Und es ist, also ich hatte wirklich erwartet, Ant-Man und eben diese neue Heldin zusammen in einem Abenteuer auf Battleworld. Tatsächlich ist es genau vielleicht die letzten zwei Tage von Scott Langs Wirken als Ant-Man auf der 616er-Erde, was er dort erlebt. Es ist ein wirklich gutes Heft, es macht Spaß zu lesen, hat ein paar ganz nette Witze da drin, auch eine sehr überraschende Wendung. Und es endet natürlich mit dem Ende der Welt und dann ist das Heft zu Ende. Es ist ein bisschen eine Mogelpackung, weil einem auf dem Cover was versprochen wird, was im Heft nicht eingehalten wird. Ja, Covers always lie. Wir wissen das alles, das ist eine feste Regel, die bewahrheitet sich hier tatsächlich auch. Ich hätte mir tatsächlich ein Abenteuer auf Battleworld gewünscht. Insofern ist es bloß der Abschluss der aktuellen Serie, die ich, glaube ich, nach Heft 3 gar nicht weitergelesen habe. Wenn man die Serie gelesen hat, darf man hier zugreifen. Wenn man sie nicht gelesen hat, macht einen Bogen um dieses Heft. Ich war echt wahnsinnig enttäuscht, dass es nicht das gewesen ist, was es zu sein schien. Weil ich glaube, hier werden nochmal so ein paar Handlungsstränge zusammengeführt, die in der Serie selber nicht gekommen sind. Man wollte so ein bisschen den kleinen Mini-Hype, Mini-Hype um Ant-Man gerade ausnutzen mit dem Film und dem ganzen Merchandising, bla bla. Dass man dann gesagt hat, okay, wir bringen jetzt hier nochmal ein Heft mit einer neuen Nummer 1 raus und das Ergebnis ist eben tatsächlich ein Heft, was eigentlich im Grunde genommen, wenn man die Serie nicht gelesen hat, auszulassen ist. Weiter geht's mit Hank Johnson, Agent of Hydra. Das ist ein waschechtes Battleworld-Abenteuer. Es geht um den titelgebenden Hank Johnson, der eben für Hydra arbeitet. Das Ganze ist eine Persiflage auf diese 70er-Jahre Jim Steranko Nick Fury-Geschichten. Das fängt schon auf dem Cover an, das ist von Amanda Connor gezeichnet. Sie entschuldigt sich dort auch entsprechend bei Jim Steranko, irgendwo mit einem kleinen Sternchen und dann eben with apologies to Jim Steranko, weil das orientiert sich an einem alten Nick Fury Agent of S.H.I.E.L.D. Heft. Eigentlich könnte ich noch mal kurz eben über diesen Band reden, das gibt's nämlich in Jim Starankos S.H.I.E.L.D. Das ist ein Sammelband, da sind, ich glaube, alle komplette, wie hieß das, Strange Tales oder Astonishing Tales, ich bin mir gerade unsicher, Hefte drin, eben mit Nick Fury und Dr. Strange, die sind beide da drin und dann noch die 3-4 Ausgaben, die Jim Steranko gemacht hat für die Nick Fury Ongoing eine Zeit später. Holt euch das mal, das ist also wirklich klassische Superhelden, Schrägstrich, Superspion-Comics. Und darauf basiert auch tatsächlich dieses Heft. Wenn man das Heft aufschlägt, ist es eine direkte Parodie eben auf diese Szenen. Hank Johnson wird von Nick Fury verletzt. Sein Kumpel wird getötet von Nick Fury. Und das ist eine Szene aus dem ersten Nick Fury-Heft. Also nicht mehr aus Astonishing Tales, sondern ich glaube aus, oder Strange Tales. Ich könnte es jetzt nachgucken, aber ich habe keinen Bock aufzustehen. Und Hank Johnson überlebt das eben auch tatsächlich, ist auf der Beerdigung, da sind dann eben Hydra-Agenten und AIM-Agenten und das Ganze hat so ein bisschen so den Blick, so wie ist das für einen Fußsoldaten, der für AIM oder für Hydra arbeitet, wie ist so dieser die Zusammenarbeit zwischen Madame Hydra und ihren Untergebenen, wie ist das mit MODOK, was hat der damit zu tun und so weiter und so fort. Also wird auch angedeutet, dass Madame Hydra alle Leute irgendwie sexuell belästigt und sowas und das Ganze wird dann eben so in Dialogen ganz gut gelöst. Das Heft ist ein bisschen so eine Parodie tatsächlich, also wer auch so Parodie-Comics steht, auf die Dekonstruktion des standardmäßigen Superhelden-Comics. Die Avengers kommen auch in einer kurzen Szene vor und greifen dann so eine kleine Gesellschaft an. Und du merkst halt einfach, dass dieser standardmäßige Hydra-Agent natürlich auch ein Leben hat. Und so, ne, der geht morgens ganz normal zur Arbeit und seine Arbeit ist in dem Fall einfach dann ein Hydra-Agent zu sein. Dass er aber trotzdem noch mit seinem normalen Leben, mit Kindern und mit Frau und mit Schule und Babysittern und alles Mögliche dann auch genauso zu tun hat, wie jeder andere Amerikaner in Anführungszeichen. Ist einfach eine ganz witzige Perspektive so auf das, was im Hintergrund eines Superhelden-Comics passieren kann. Es gab damals bei Deadpool eine ganz ähnliche Figur, die hieß nämlich Hydra Bob, die das Ganze auch schon so ein bisschen persifliert hat. Dazu kam auch noch, dass Hydra Bob einfach dumm wie Stroh war. Hier geht ein Hydra-Agent mit dem Leben um. Hier kämpft auch das Softball-Team von Hydra gegen das Softball-Team von S.H.I.E.L.D. Und es ist extrem Meta, Meta, Meta und man muss sich auch mit diesem ganzen Konzept, man muss die Tropes kennen, man muss wissen, worauf das anspielt. Das ist nichts für einen neuen Leser, sondern man muss wirklich gucken, man muss schon ein bisschen Hintergrundwissen mitbringen für so einen Superhelden-Comic, um hier auch Spaß dran zu haben, aber durchaus eine Empfehlung eben genau für solche Leute. Weiter geht's mit 21st Century Tank Girl. Das ist eine kleine Anthologieserie gewesen, die jetzt kürzlich bei Titan Comics zu Ende gegangen ist. Tank Girl ist eine relativ traditionsreiche Figur. Es gab auch diese furchtbare Verfilmung, damals erfunden worden von Alan Martin und Jamie Hewlett. Jamie Hewlett mag man vielleicht noch kennen oder vielleicht am ehesten noch kennen in der Allgemeinheit. Als mit einem der Erfinder von den Gorillas. Und direkt in der ersten Ausgabe dieser dreiteiligen Serie hat man dann auch sofort eine kleine Geschichte eben von Jamie Hewlett. Das Besondere an dieser Serie ist eben, dass es keine durchgängige Geschichte ist, sondern eben viele kleine, teilweise zwei-, dreiseitige Geschichtchen, die auch in keinem größeren Zusammenhang stehen, sondern jeder Zeichner bekommt er so seine eigene Version von Alan Martin auf den Leib geschrieben, hätte ich fast gesagt. Und für meinen Geschmack ist auch in der ganzen Serie ein bisschen zu wenig Jamie Hewlett tatsächlich drin. Also diese eine kleine Geschichte und dann nochmal so einzelne Zeichnungen, mehr sieht man von ihm gar nicht. Und es ist jedes Mal auch ein komplett anderer Ansatz. Manchmal hat man einen Science-Fiction-Ansatz, dann wieder ein klassisches Kriegscomic, weil das ja die Idee hinter Tank Girl war, sie fährt die ganze Zeit mit ihrem Panzer durch die Gegend und führt halt Krieg, aber daneben eben auch so diesen ganzen surrealen Kram, wenn sie dann so nach hinten in den Panzer reinkrabbelt und guckt, was da so ist, oder in so einer Art Battle Royale überleben muss und so weiter und so fort. Und die Zeichner wechseln halt eben auch von Ausgabe zu Ausgabe, es gibt auch mal so ein paar Doppelungen, aber das ist extrem abwechslungsreich. Und man muss natürlich auch so mit diesem sehr derben Humor, mit dieser sehr direkten Sprache, es wird sehr viel geflucht und sehr viel Fäkalhumor tatsächlich benutzt. Also das ist nichts für sanfte Gemüter. Also wer sich von sowas schnell abschrecken lässt, der sollte hier wirklich die Finger lassen. Ich habe ein Highlight, und das ist in der dritten Ausgabe direkt. Und ich finde das immer wahnsinnig, wie sich hier die Namen auch innerhalb dieses Podcasts tatsächlich nach und nach immer wieder doppeln. Eine Zeit lang hatten wir das ja mit Grant Morrison, dass wir also mindestens einmal pro Ausgabe hier Grant Morrison erwähnt haben. Und ich habe es gerade schon wieder getan. Dieses Mal gibt es eine Doppelung, nämlich mit Jim Marfoot, der eine Geschichte gezeichnet hat in der dritten Ausgabe. Und das ist also richtig, richtig abgedrehter Scheiß. Also wenn man den Zeichenstil kennt von Jim Marfoot, und ich habe bei der letzten Ausgabe, habe ich ja seine Howard the Human Geschichte von Secret Wars besprochen, und das wirkt dagegen schon züchtig. Howard the Human ist also wirklich schon sehr aufgeräumt und sehr ordentlich, obwohl er diesen schrägen Stil hat, und die Geschichte hier in Tank Girl, die heißt Valerie, die ist also überladen, optisch komplett überladen. In jeder Ecke sind Figuren, in jeder Ecke sind passiert irgendwas. Man muss also wirklich lange auf die Bilder drauf gucken, um das wirklich alles komplett zu erfassen. Und das hat mich wahnsinnig begeistert darüber. Es gibt mehrere Anspielungen auf Superhelden-Comics, was ja natürlich auch immer wichtig ist, wenn man eine Comic-Geschichte über Comics macht, hätte ich fast gesagt, dann auch so sich über Superhelden lustig zu machen. Das wird hier also tatsächlich auch gemacht, weil Tank Girl ist eben auch was sehr Britisches. Auch das findet man tatsächlich wieder. Aber wie gesagt, auch nur für die Leute, die das optisch aushalten, weil es ist natürlich sehr, sehr unaufgeräumt. Es ist sehr hyperaktiv auch tatsächlich. Und man muss auch mit diesen sehr abgedrehten Zeichenstilen klarkommen. Und ich will mal so sagen, die Geschichte von Jamie Hewlett am Anfang des ersten Heftes, die ist schon also am aufgeräumtesten. Und es gibt noch zwei, drei andere Geschichtchen, die so ein bisschen in die gleiche Kerbe schlagen. Aber so der Grundtenor ist so dieses, weiß ich nicht, wir treten aufs Gaspedal und gucken mal, wo wir ankommen. Und das ist durchaus auch der Schreibe von Alan Martin zu verdanken, der hier also definitiv ein absolutes Feuerwerk an Gags und absurden Situationen herstellt. Und so als dreiteilige Serie auf jeden Fall Erfolg, weil es sind halt wieder kleine Geschichten dabei. Man kann das zwischendurch mal weglegen, kann es wieder von vorne anfangen, kann auch ein paar Wochen später nochmal reingucken. Gibt jetzt auch dem nächsten Sammelband, wo nochmal irgendwie Bonuskram drin ist. Wo ich aber sagen muss, so, nö, also ich habe da lieber die Einzelhefte hier rumliegen, weil die eben auch sehr unterschiedliche Cover haben. Das erste Heft hier tatsächlich auch sofort mit Tank Girl von Jamie Hewlett gezeichnet, so ein bisschen grünlich gehalten. Das zweite Cover hat dann die ganzen Mädels aus dem Universum dann beim Duschen, beim Rasieren und beim weiß ich nicht was, und die sind halt quasi nackt und nur von so ein bisschen Schäumchen verdeckt, und das sieht schon recht hübsch aus. Und das ist natürlich Absicht, dass das so ein bisschen so auf diesen sexy Aspekt auch eingeht, weil natürlich muss es auch Männer ansprechen. Weil Männer kaufen Comics auch. Eine Empfehlung für mich: jemand, der Tank Girl kennt, wird hier Spaß haben. Jemand, der ein bisschen auf abgedrehtes Zeug steht, auf ein bisschen hyperaktive Geschichten, der wird seinen Spaß haben. Ansonsten, wenn man auf diesen derben Humor nicht steht, auf diese sehr derbe britische Sprache, wo sehr viel geflucht wird und bloody this und bloody that und fucking sot und weiß der Geier, was die Mädels hier alle von sich geben, dann sollte man davon die Finger lassen, weil da geflucht wird hier ohne Ende. Aber mir hat es echt super gefallen. Ich habe auch die vierteilige Serie davor gelesen, die von Titan rauskam. Das war's. Oh Gott. Solid State Tank Girl, die war auch von einem der Zeichner gestaltet, der hiermit hier dabei ist. Ich habe den Namen gerade nicht parat. Hat auch zwei, drei Geschichten. Ich muss mal eben gucken, vielleicht finde ich das gerade noch raus. Muss mal eben schauen, der hat auch hier im ersten Band direkt, das habe ich nämlich jetzt gerade ausgepackt. Genau, hier diese hier. Genau, Warwick Johnson Catwill ist das in dem Fall. Der hat einen sehr abgedrehten und surrealen Stil, hatte ich schon fast gesagt, und der hat eben die vierteilige Reihe davor gestaltet komplett, und das war auch eine durchgehende Story in dem Fall. Und ich finde es eigentlich gut, dass man sich hier von einer durchgängigen Story verabschiedet hat und wirklich so einzelne kleine Geschichten gemacht hat, teilweise Einseiter, teilweise Pin-Ups, und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil man sich einfach nicht, wenn ich jetzt hier gezwungen worden wäre, mich innerhalb des Tank Girl Universums zu bewegen, was natürlich auch schon sehr alt ist und wo es viele Geschichten gibt, und ich kenne das halt nicht im Detail. Ich habe das vielleicht am Rande mal mitbekommen. Ich habe irgendwie damals in den 90ern habe ich mal so ein deutsches Heft gehabt. Die Serie ist ja auch auf Deutsch rausgekommen, in so einem Magazin. Und habe da mal reingeguckt und konnte damit nichts anfangen. Und dann kam irgendwann der Film und ich dachte so, Tank Girl, was ist das für ein komischer Blödsinn. Erst im Zuge von Jamie Hewlett, der dann die Gorillas gemacht hat, habe ich mich eben auch dann für die anderen Tank Girl Comics überhaupt erstmal interessiert und für das ganze Universum. Aber ich bin da auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise viel mit der Kontinuität, sollte es sowas bei Tank Girl überhaupt geben. Und dementsprechend bin ich ganz froh, dass man hier so kleine einzelne Geschichten bekommen hat in dieser sehr verrückten und abgedrehten postapokalyptischen Welt. Und sehr unterhaltsam. Tank Girl ist eben auch so eine sehr, ja, es ist eine Anti-Heldin, wie sie im Buche steht, aber in dem Fall einfach eine Frau, und das hat man sonst auch nicht so häufig. Drei Ausgaben kommen mit ungefähr $4, schlagen die zu Buche. Gibt's bei Titan Comics, ein toller Verlag. In der nächsten Sendung mit dem Nerd habe ich auch noch eine Serie von Titan, aber dann eben dazu in den Previews mehr. Und als nächstes habe ich einen Manga. Ich habe neulich bei Twitter noch rumgeschrien: Leute, bitte empfehlt mir mal einen Manga. Und habe dann ganz vergessen, dass ich aktuell noch einen Manga im Abo habe, nämlich Toriyama Short Stories Nummer 6. Da ist nämlich jetzt der, ich glaube, das müsste der letzte Band sein. Da ist nämlich jetzt die Geschichte rausgekommen, die in Japan, ich glaube, in 2008 rauskam, nämlich Kowa. Max und ich haben uns mal über das Thema unterhalten, was Kowa wohl heißen könnte, und weil ich schon mal von der Geschichte gehört hatte und wir hatten dann beide vergessen nachzugucken. Kowa heißt Grusel. Ne? Und genau das wird geboten. Es geht hier um den kleinen Vampirjungen Paifu. Der wohnt im Geisterdorf und zusammen mit seinem kleinen Kumpel, das ist so ein Geister-Alien, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, sein Geister-Alien-Freund. Und ich meine, wenn ihr einen Geister-Alien habt, wie nennt ihr diesen Charakter? Ghosty? Spooky? Nee, der heißt José González. Total großartig. Zusammen mit diesem Freund José González, der so ein kleiner Shapeshifter ist auch, erlebt Paifu eben Abenteuer. Und es kommt, dass in der im Dorf halt die sogenannte Geistergrippe ausbricht. Und Paifu und José müssen eben das Gegenmittel besorgen und müssen in die Welt der Menschen. Da treffen dann natürlich Monster und Geister auf die Vorurteile der Menschen und die ganzen Paifu und José verbünden sich dann eben mit dem Herrn Maruyama, der den beiden dann hilft, eben auf den Berg zu steigen und von dort dann eben das Gegenmittel zu holen. Das Ganze ist ein relativ typisches Akira Toriyama-Abenteuer und ich habe neulich ja erst den 5. Band aus dieser Reihe reviewed, was das ganz neueste Abenteuer von ihm war, nämlich Jacko. Und Jacko hat mir ja deswegen vor allem so gut gefallen, weil es diesen sehr, sehr starken Dragon Ball-Bezug hat. Der fehlt hier gänzlich, also hier gibt es eigentlich so gut wie keine Anspielung auf Dragon Ball, vielleicht in der Gestaltung einzelner Figuren oder natürlich auch in den Kämpfen, in den Kampfsequenzen, wo ein bisschen drauf angespielt wird, aber das hat halt so ziemlich jeder Akira Toriyama-Manga hat das. Und leider muss ich sagen, ist das eigentlich auch eher ein Comic für Kinder, also da, wo Jacko noch so ein relativ breites Publikum angesprochen hat, am ehesten vielleicht noch so die Leute, die sich damals als Kind auch an Dragon Ball erinnern konnten, ist Kowa also tatsächlich eher was für Kinder und gar nicht so konkret was für Erwachsene, was ich ein bisschen schade fand, weil auch so die Unterhaltung sehr seicht ist. Es gibt so diesen sehr typischen japanischen Pipi-Kaka-Humor, also so, dass man überall so diese Anime-Scheißhaufen, hätte ich fast gesagt, zu sehen bekommt und alles so ein bisschen so diese Gags sind, wo am Ende der Charakter dann einfach nur umfällt und so, plonk. Und so diese Gags sind das ganz häufig oder so Missverständnisse, die dann aufgelöst werden und so ein bisschen so etwas stumpfe Dialoge. Aber so als Einblick, was hat Akira Toriyama außerdem noch gemacht, was ist so sein Gesamtwerk, ist diese Toriyama Short Stories Reihe extrem gut geeignet. Ich habe beispielsweise nie wirklich großartig Dr. Slump gelesen. Da bin ich immer so ein bisschen vor zurückgeschreckt, weil es auch so viel war. Und von Dragon Ball habe ich vielleicht mal 2 oder 3 Bände gelesen. Und ich habe mich eigentlich eher so auf die Sachen konzentriert, die er in den 2000er Jahren gemacht hat. So Sachen wie Sandland oder Nekomajin, was eben auch Dinge sind, die habe ich hier im Regal im Sammelband stehen. Die habe ich damals auch in Banzai gelesen. Das war damals, gab es ja noch diese Manga-Anthologie. Da liefen dann ja auch immer die ganzen neueren Akira Toriyama-Geschichten. Die habe ich mir dann nochmal im Sammelband geholt. Und die Banzai ist dann, ich glaube, im letzten Jahr oder in diesem Jahr noch, irgendwie weiß ich gar nicht mehr, dann auch alle abgestoßen. Habe ich, glaube ich, mal drüber gesprochen in der Sendung mit dem Nerd. Im Grunde genommen mag ich einfach einbändige, so die sogenannten One-Shots, hätte ich fast gesagt, also Dinge, die in einem Band abgeschlossen sind. Ich möchte mich einfach nicht mehr an so diese langen Reihen binden. Und ich habe das damals gemerkt, als ich angefangen bin, Battle Angel Alita zu lesen. Und von der Reihe kommt ja so maximal ein Band im Jahr raus. Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich lese diese Reihe jetzt seit so vielen Jahren. Und im Grunde genommen müsste ich, wenn ich den neuen Band bekomme, den ganzen Kram nochmal lesen. Ne? Und weil ich da so komplett raus bin. Aber ich habe natürlich keine Zeit. Ich weiß es nicht, wie viele Bände sind das jetzt? 27 Bände oder sowas? Das alles nochmal von vorne zu lesen. Und deswegen macht mir dann immer der neue Battle Angel Alita Band auch nicht so viel Spaß, wie das passieren könnte, wenn man wirklich monatlich oder wenigstens halbjährlich oder vierteljährlich an so einer Manga-Serie dran ist. Ich habe auch manchmal das Problem, dass Mangas wahnsinnig teuer geworden sind. Wir haben damals zu D-Mark-Zeiten für so einen Manga noch 9,95 Mark bezahlt und das waren ziemlich genau 5 Euro. Und inzwischen kosten Mangas also problemlos, hier dieser kostet beispielsweise 6,95 Euro. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine Preissteigerung von, was waren das damals, ja, von ziemlich genau 40% zum Verhältnis zu damals. Und dieser Band wäre damals eben auch mit 5 Euro herausgekommen, weil es genau diesen Umfang eben tatsächlich hat. Und das ärgert mich ein bisschen. Also ich habe damals für Nekomajin, weil es der etwas größere Sammelband war, ich glaube auch fast einen Zehner bezahlt, der war aber auch überformatig. Und den vierten Band der Toriyama Short Stories Reihe habe ich dann auch dementsprechend ausgelassen. Das war dann nämlich genau Nekomajin. Ansonsten bin ich mit Akira Toriyama eigentlich halbwegs vollständig durch diese Reihe. Was ich hier noch ganz schön finde, muss ich noch eben erwähnen, ist, dass hier auch Farbseiten drin sind, dass man also auch sieht, wie die Charaktere koloriert aussehen und die Figuren eben nicht nur in Schwarz-Weiß zu Gesicht bekommt. Ich mag ja Mangas, die auch so ein paar Farbseiten haben, weil das immer auch so was Besonderes ist. Also das komplette erste Kapitel dieser Geschichte ist tatsächlich in Farbe. Mein Highlight in dieser Short-Stories-Reihe von den One-Shots ist definitiv Jacko. Und danach kommt Nekomajin und dann Kova. Und die ersten drei Bände kann man sich mal holen, wenn man interessiert daran ist, was hat Akira Toriyama vor und nach Dragon Ball alles gemacht? Oder was hat er außer Dr. Slump noch gemacht? Woher hat Akira Toriyama seine ganzen Inspirationen her? Weil aus Dragon Boy ja eine ganze Menge in Dragon Ball eingeflossen ist. Das sieht man da ja auch. Insgesamt ist diese Short Stories Reihe von Akira Toriyama vom Carlsen Verlag übrigens wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ja, für Nostalgiker einfach. Also wenn man sich so den Strich von Akira Toriyama aus seiner Kindheit erhalten möchte, dann darf man da mal zugreifen. Aber ansonsten kann man da auch als Manga-Leser eher so einen Bogen drum machen, weil das ist halt schon, also dieser Band besonders tatsächlich eher für Kinder was oder jüngere Leser. Gut, und dann gibt's gleich noch einen Klassiker. Ich muss gerade nochmal ausbaldofern, welchen Klassiker ich mache, weil ich habe jetzt hier so einen ganzen Sammler stehen mit Klassikern. Und ich greife da jetzt einfach mal rein. Und es wird nochmal vom Carlsen Verlag. Haha, hier ist er nämlich. Robert Lapps The Black Beach, ein Surfermädchen. Märchen. Ein Surfermärchen. Ist damals 2005 erschienen. Und Robert Lapps am ehesten vielleicht bekannt durch seine Comicreihen bei Carlsen. Der hat Crewman 3 gemacht. Das war eine Reihe, die auch in Banzai gelaufen ist und dann noch so eine andere, etwas Digimon-ähnliche Geschichte mit so Monstern, die auch sprechen konnten. Ich habe das nie gelesen tatsächlich. Ich habe auch gerade vergessen, wie es hieß. Ich glaube irgendwie D-Slayer oder irgendwie sowas. Ich kann es gerade nicht sagen. Mein erster Kontakt mit Robert Lapps war in einem Magazin zu Tomb Raider, zu Lara Croft, wo sie so als Person da vorgestellt wurde. Da gab es eben von Robert Lapps einen kleinen Comic im Backup. Lara, glaube ich, in der Badewanne sitzt und dann schleicht er immer ihr Butler durchs Haus und sie fühlt sich dann von dem Butler natürlich bedroht, weil sie das verwechselt mit einem Einbrecher und sie schießt dann auf ihn und schießt diesen armen kleinen Butler dann irgendwie zu Boden. Und da war damals dann dieser etwas sehr unbeholfene Strich von Robert Lapps dann eben tatsächlich zu sehen. Und das war so mein erster Kontakt mit Robert Lapps und das muss dann auch wohl für die Comic-Szene so der erste, ja, Achtungserfolg gewesen sein, weil dieses Comic auch immer wieder genannt wird, wenn es um die Frage geht, woher kommt eigentlich Robert Lapps? Das letzte Mal habe ich ihn gesehen bei einem Manga im Verlag Tokyo Pop. Das hieß Domizil. Das war so eine Vampirgeschichte oder so eine Zombie-Geschichte. Ich weiß gar nicht mehr, was es konkret gewesen ist. Unterm Kölner Dom, also auch so eine Gothic-Geschichte, die in Deutschland gespielt hat, war angelegt auf ein paar Bände mehr. Ich glaube, es ist bei diesem ersten einen Band geblieben. Mir hat es auch nicht so gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es so diesen Humor von Robert Lapps vermissen ließ und es wirklich sehr düster und monströs war. Aber zu dem Kram vielleicht an anderer Stelle. In The Black Beach geht es um den Surfer Hon. Han? Nein, heißt er Han? Er hieß Han, der nach längerer Zeit zurück auf die Insel Illa Tonno zurückkommt und dort auf seine alten Freunde trifft. Er war dort ein Meistersurfer und seine Freunde haben ihn natürlich vermisst. In der Zwischenzeit hat sein Rivale Sid so ein bisschen die Führungsrolle dieser Gruppe übernommen und hat ihn natürlich versucht zu übertrumpfen. Aber jeder weiß, dass Han der ultimative Surfer ist und das stellt er auch sofort unter Beweis. Macht sich dann auch sofort wieder sein altes Mädchen klar und die Mädels geifern ihm auch alle hinterher. Bis dann eines Tages der etwas verstreute Professor Sittich auf die Idee kommt, den Affengott mehr oder weniger herbeizurufen, was angeblich eine alte Legende sein soll, aber sich dann doch als wahr herausstellt und die ganze Inselbevölkerung sich in Zombies verwandelt. Und Han muss dann zusammen mit seinem Kumpel Herr Schildkröt die Insel retten, den Affenkönig Bombola besiegen und damit den Fluch von dieser Insel nehmen. Das Ganze klingt schon sehr verrückt und ist in der Ausführung dann noch verrückter, weil es so diesen typischen Strich von Robert Laps hat, also komplett überzeichnete Figuren. Die Mädels bestehen im Prinzip nur aus Hüfte und Titten, was aber insofern jetzt auch nicht großartig problematisch ist, weil die Jungs genauso überzeichnet sind, also die bestehen im Zuge dessen, im Gegenzug dann eben nur aus Muskeln und ja, im Prinzip Boxershorts. Also im Prinzip hat man in beiden Fällen dann eine komplett sexualisierte Darstellung. Dazu kommen, wie es für Robert Laps auch typisch ist, viele anthropomorphe Tiercharaktere, die teilweise auch zumindest starke psychische Probleme zu haben scheinen. Also die sind alle irgendwie total verrückt und durchgedreht und irgendwann kommt dann die Post an und der Briefträger ist ein blinder Pelikan und dann kriegt dann irgendeiner, ich glaube, das ist irgendwie so eine große lilafarbene Kuh, kriegt dann Post und die unterhalten sich dann mit ihm und die lilafarbene Kuh stellt dann irgendwann fest, dass die ihn gerade dabei stören, wie er auf dem Klo sitzt. Und das sind so Dinge, die passieren auf jeder zweiten Seite. Den Humor hat man irgendwann nach der Hälfte des Comics tatsächlich satt, weil es dann nur noch anstrengend ist, wenn man denkt, so ja komm, diese Art von Witz habe ich jetzt auch schon mal gehört und das muss jetzt nicht nochmal sein und nochmal und nochmal. Aber auch das war eben tatsächlich typisch für die Arbeit von Robert Laps, dass auch die Feinde, es kommen dann irgendwann zwei so große Haimonster auf Hand zu, die sich also auch mehr als dumm anstellen. Und das Ganze ist super überdreht, super bunt gemalt, also knallbunt koloriert, komplett digital auch hergestellt. Der Schildkrötencharakter heißt übrigens Schild McCröt. Auch diese Namen sind sehr typisch für Robert Laps, also auch sehr, sehr abgefahrene, witzige Namen. Damals, 2005, wo diese Manga-Welle ja über Deutschland hereinbrach und irgendwie auch jeder Comiczeichner plötzlich meinte, Mangas zeichnen zu müssen, war es dann ja auch tatsächlich so, dass eben auch viele deutsche Zeichner dann auf den Markt gedrängt sind und Robert Laps war einer davon. Ich weiß nicht, ob er sich gehalten hat, weil wie gesagt, Domizil war jetzt nicht so das. Ich könnte eigentlich, der Hartmut jagt die Hagimons machen, das ist auch noch eine Arbeit von Robert Laps. Aber das vielleicht fürs nächste Mal. Was eben auch so in diese Manga-Ecke reinspielt. Ich habe es mir damals gekauft, weil ich es irgendwie witzig fand, weil ich eben auch in diesem Manga, in diesem Manga-Boom mittendrin stand und alles aufgesogen habe, was Robert Laps gemacht hat. Und das ist tatsächlich ein Comic, das ist kein Manga. Also den liest man eben nicht von hinten nach vorne, sondern ganz normal. Das war einfach was anderes. Und dann das in diesem Zuge eben zu sehen von dieser gerade herrschenden Manga-Welle, war schon was Besonderes. Das so als Empfehlung rauszugeben, fände ich schwierig, wenn ihr es mal irgendwo findet. Original hat das 8 Euro gekostet. 7,90 Euro. Wenn ihr das mal irgendwo zufällig findet auf dem Flohmarkt oder irgendwo bei Amazon, wenn es einer abstößt und für weniger als 2-3 Euro, dann nehmt es mal mit, guckt da mal rein, aber auf keinen Fall irgendwie neu kaufen oder sowas, weil das war damals, hatte ich schon das Gefühl, das war jetzt nicht irgendwie sowas, es ist einfach sehr stringent erzählt, hat am Ende dann doch so diese Damsel in Distress Situation, weil Han dann seine Freundin retten muss vor dem Größen, also nicht nur vor dem Affenkönig, sondern eben auch vor Sid, der dann natürlich der Henchman des Bösen wird, weil er der große eifersüchtige Rivale von Han ist und so weiter und so fort. Es ist schon sehr 0815 und wäre die Optik nicht, würde ich sogar sagen, lasst die Finger davon, aber wenn ihr mal die Möglichkeit habt, da reinzugucken, guckt es euch mal an. Black Beach von Robert Laps, erschienen bei Carlsen Comics. So, dann gehe ich noch in die Previews. Habe ich Previews? Ich weiß gerade gar nicht. Ich hatte gerade irgendwas erwähnt mit den Previews. Ach, beim nächsten Mal, genau. Beim nächsten Mal gucke ich mir an, auch von Titan Comics, eine Serie, die gerade durchläuft, und zwar The Four Doctors. Das ist eine fünfteilige, wöchentliche Serie gewesen bei Titan Comics, ein Crossover-Event, ein Multi-Doctor-Event praktisch, wie es ja auch im Doctor Who-Universum so schön heißt. The Four Doctors in dem Fall, nicht The Five Doctors. The Five Doctors ist ein Film, ein Fernsehfilm. Den gucken sich Max und ich nächste Woche an. Das heißt, nächste Woche Sonntag an dieser Stelle eine Filmreview und dann in 2 Wochen wahrscheinlich die nächste Sendung mit dem Nerd. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche oder schöne 2 Wochen. Ich bin ja dann erstmal eine Zeit hier wieder weg. Und auf wieder Nerd. Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen.